Erster am Abend kamen zwei Engel nach Sodom. Lot saß am Stadttier. Er sah sie, stand auf und begrüßte sie höflich. Zweiter, er sagte, meine Herren, bitte kommt in mein Haus. Ihr könnt dort schlafen und eure Füße waschen. Morgen könnt ihr weitergehen. Drittes, Lot bat sie sehr lange. Dann gingen sie mit ihm in sein Haus. Er kochte Essen für sie und sie aßen. Vierter, vor dem Schlafen kamen alle Männer der Stadt zum Haus. Junge und alte Männer umringten das Gebäude. Fünfter, sie riefen Lot und fragten, wo sind die Männer? Bring sie heraus. Wir wollen mit ihnen Sex haben. Sechstes, Lot ging nach draußen zu den Männern. Er schloss die Tür hinter sich ab. Siebter, er sagte zu ihnen, meine Freunde, bitte tut nichts so Schlechtes. Achter, ich habe zwei Töchter. Sie hatten noch nie einen Mann. Aber lasst diese Männer in Ruhe. Sie sind meine Gäste. Neunter, die Männer schrien, geh weg. Du bist ein Fremder und willst uns befehlen? Sie wollten die Tür aufbrechen. Zehnter, da streckten die Engel ihre Hände aus. Sie zogen Lot ins Haus und schlossen die Tür. Elfter, die Engel machten die Männer draußen blind. Die Männer konnten die Tür nicht mehr finden. Zwölfter, die Engel sagten zu Lot, hast du noch andere Verwandte hier in der Stadt? Dreizehnter, wir werden diesen Ort zerstören. Gott hat gehört, wie schlecht die Menschen hier sind. Er hat uns geschickt. Vierzehntes, Lot ging zu seinen Schwiegersöhnen. Er sagte, lauft weg. Gott wird die Stadt zerstören. Aber sie dachten, er macht Witze. Fünfzehnter, am Morgen sagten die Engel, beeil dich. Nimm deine Frau und deine Töchter. Sonst stirbst du mit der Stadt. Sechzehntes, Lot wartete noch. Da nahmen die Engel ihn und seine Familie an der Hand. Gott wollte ihn retten. Siebzehnter, ein Engel sagte, lauf um dein Leben. Schau nicht zurück. Bleib nicht im Tal stehen. Lauf auf den Berg. Achtzehntes, Lot sagte zu ihnen, nein, mein Herr, bitte nicht auf den Berg. Neunzehnter, du warst sehr gut zu mir. Aber ich kann nicht bis zum Berg laufen. Das Unglück wird mich vorher treffen. Zwanzigster, dort ist eine kleine Stadt in der Nähe. Bitte lass mich dorthin fliehen. Dann bleibe ich am Leben. 21. Der Engel sagte, gut, ich erfülle dir diesen Wunsch. Ich werde diese kleine Stadt nicht zerstören. 22. Lauf schnell dorthin. Ich kann nichts tun, bis du dort bist. Die Stadt heißt Zur. 23. Die Sonne ging gerade auf, als Lot in Zur ankam. 24. Dann ließ Gott Feuer und Schwefel vom Himmel regnen. Es fiel auf Sodom und Gomorra. 25. Er zerstörte die Städte und das ganze Tal. Alle Menschen und alle Pflanzen starben. 26. Lots Frau schaute aber zurück. Da wurde sie zu einer Säule aus Salz. 27. Abraham stand früh am Morgen auf. Er ging an den Ort, wo er mit Gott gesprochen hatte. 28. Er sah hinunter nach Sodom und Gomorra. Er sah dicken Rauch aufsteigen, wie bei einem großen Ofen. 29. Gott dachte an Abraham. Deshalb rettete er Lot aus der Zerstörung der Städte. 30. Lot verließ Zur und ging mit seinen Töchtern auf den Berg. Er hatte Angst. Sie wohnten in einer Höhle. 31. Die ältere Tochter sagte zur Jüngeren, unser Vater ist alt. Es gibt keine anderen Männer mehr für uns. 32. Komm, wir geben unserem Vater Wein. Dann schlafen wir bei ihm. So bekommen wir Kinder von ihm. 33. In dieser Nacht gaben sie ihm Wein. Die ältere Tochter schlief bei ihm. Er merkte es nicht. 34. Am nächsten Tag sagte die ältere zur Jüngeren, heute geben wir ihm wieder Wein. Dann gehst du zu ihm. 35. Sie gaben ihm wieder Wein. Die jüngere Tochter schlief bei ihm. Er merkte wieder nichts. 36. So wurden beide Töchter von ihrem eigenen Vater schwanger. 37. Die ältere Tochter bekam einen Sohn. Sie nannte ihn Mob. Er ist der Vater der Moabiter. 38. Die jüngere Tochter bekam auch einen Sohn. Sie nannte ihn Ben-Ami. Er ist der Vater der Ammoniter.